Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 587. Keine Ahnung, wie der Titel ist. Muss ich erst noch gucken. Ja, hätte ich im Anschluss der Sendung. Ich habe mich noch nicht entscheiden können, ja, weil die Woche war eigentlich zwei große Themen. Einmal das Realme GT Neo 2T und dann natürlich wieder neue Neuigkeiten von der Pixel. Reihe, ja, und klar, ich wollte ja, ne, bis zum Erscheinen nichts mehr sagen, aber jetzt haben wir ein Datum, ja, jetzt haben wir ein Datum und das ist schon wichtig, aber später dazu noch mehr. Erstmal OnePlus 10 Pro, ja, da haben wir erste Berichte oder Gerüchte, ja, je nachdem, wie man sehen will, dass hier eine Periskopkamera verarbeitet wird mit einem 10-fach Zoom. Das wäre eine großartige Sache, meiner Meinung nach. Und damit könnte es kameramäßig mit den Top-Geräten auf jeden Fall mithalten. Denn ich habe es ja schon mal gesagt, nichts ist so wichtig wie ein Zoom. Ja, das ist für die Details, die man eben rausholen kann, unglaublich, unglaublich. Ja. Genauso wie zum Beispiel für möglichst viel auf was nah ist, auf das Bild zu bekommen. Ja, eine Ultraweitwinkelkamera ist wichtig, dass etwas weiter entfernte Objekte näher rangeholt werden können. So hat man unglaublich viele Details bei quasi ohne mehr Bildrauschen. Nur halt Atmosphären, Trübungen und so weiter. Klar, das ist natürlich vorhanden, aber vom Sensor her eben nichts. Ja, und das ist einfach phänomenal gut. Jeder, der eine Kompakt-Digitalkamera schon mal hatte, so eine richtige, ne, mit einem hohen Zoom-Faktor, der weiß, ja, ne, beim Wandern die Burg, die man da vorne sieht, oh, das sieht so faszinierend aus. Da macht man ein Bild ohne Zoom und dann sieht man, okay, das sind so ein paar Pixel auf dem Bild. Ne, selbst bei hoher Auflösung, ja gut, dann sind es halt ein paar Pixel mehr. Aber so wirklich erkennen, wie man das so sieht mit den Augen, ist das eben nicht. Ja. Oh, und dann zoomt man das Ganze mal ran und dann sieht man jedes Detail, wenn das Wetter schön ist, dann sieht man die einzelnen Steine von einer weit entfernten Burg, ja, wunderbar. Und genau sowas braucht man eben, wenn man coole Fotos machen will, da kann man sehr, sehr viel damit machen, denn auch nicht ganz so weit entfernte Sachen kann man natürlich damit sehr viel näher heranholen und viel mehr Details eben festhalten, ja. Deswegen finde ich das spannend, also natürlich, klar, in der Phase, das ist noch sehr, sehr früh, aber dieses erste Gerücht lässt schon mal hoffen, dass es in die richtige Richtung geht, ja, OnePlus 10 dürfte auch noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt und trotzdem ist es schon mal eine schöne Sache. Dann offiziell jetzt erhältlich die stabile, fertige Version von Android 12. Yay! Aber, tja, leider, es gibt noch keine Geräte, auf dem das Ganze läuft. Es ist eben der Source Code veröffentlicht worden. Aber zu der finalen Version gehört natürlich auch noch ein bisschen mehr. Und das heißt, man kann die letztendliche Version, die zum Beispiel auf dem Pixel dann wohl installiert sein wird, eben noch nicht auf anderen Geräten installieren, das ist klar. Aber da haben schon einige angefangen, beispielsweise Xiaomi hat angekündigt, dass die erste Ladung an Android 12 Smartphones bereits in den Startlöchern sitzt. Also da wartet man nicht lange und will natürlich das Ganze so schnell wie möglich bei den neuen Geräten unter die Leute bringen. Das Xiaomi 11 Ultra, 11 Pro und 11 eben, die bekommen das Android 12 genauso wie das Redmi K40 Pro und K40 Pro Plus. Diese Geräte werden jetzt unmittelbar diese Version bekommen. Möglicherweise wird da schon mit der Auslieferung begonnen, während hier dieser Podcast dann noch läuft. Tja. Ihr seht, es geht also hier voran mit diesen mit Android 12. Hat ziemlich lange gedauert, aber jetzt geht's doch richtig rund. Und das lässt hoffen, dass eben auch bald andere Geräte diese Version bekommen. Ich mache mir hier für mein Gerät natürlich keine Hoffnung mehr. Keine Hoffnung, definitiv. Ja, aber zu so die neuen Geräte, die sind ja alle, früher oder später bekommen die ja alle das Android 12. Und offenbar sind da doch sehr interessante Sachen aufgetaucht, die man ja unbedingt haben muss. Ja, so ein paar Dinge. Sehr, sehr interessant. Ich werde da peu à peu noch ein bisschen was dazu sagen, über die Sendung verteilt, was da eventuell interessant sein könnte. Realme bringt das 8i nach Europa. Bevor er jetzt aber in unkontrollierbare Jubelstürme ausbricht, das ist ja leider nur ein, also ich würde es als Low-End-Gerät einsetzen, das aber trotzdem noch ganz gute Leistungsdaten für ein Low-End-Gerät hat. aber es ist schon mal eine gute Sache, dass dieses Gerät auch nach Europa kommt. Ja, es wird in etwa, also so um die 200 Euro wird es erwartet, dass das kostet. Und dieses Gerät hat ein MediaTek G96, Helio G96 Chipsatz drin, was jetzt nicht unbedingt der leistungsstärkste ist. Ja, klar. Aber dafür gibt es eine Version mit 6 GB RAM und 128 GB Storage, was für den Low-End-Bereich noch akzeptabel ist, denke ich. Gut, 8 GB hätten sein können, aber trotzdem. Und ist auch ein SD-Karten-Slot mit dabei. Immerhin ein 120 Hz IPS LCD-Display mit 6,6 Zoll. In der Klasse eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Und Android 11 wird mit Realme UI 2.0 ausgeliefert, wobei da gibt es wahrscheinlich bald ein Update dann. Ja, ist ja ein neues Gerät. Bei den Kameras sieht es aus, 50 Megapixel Kamera mit so Standard Auflösung, Makrokamera 2 Megapixel, also das ist eine Weitwinkelkamera, das meine ich mit Standard. Ja, so 50 Megapixel Auflösung, eine Makrokamera mit 2 Megapixel und ein Tiefensensor ebenfalls mit 2 Megapixel. Front-Facing-Kamera hat 16 Megapixel und kann immerhin mit der Hauptkamera 1080p mit 30 Frames pro Sekunde aufnehmen. 5000 mAh Akku dürfte bei dem Gerät durchaus für gute Standby-Zeiten und Nutzungszeiten sorgen, da bin ich ziemlich sicher, zumal der Helio G96 ja auch nicht ganz so stromhungrig ist wie die Pendants von Snapdragon. Tja, dennoch, ja, Hauptgrund ist eigentlich, warum ich das überhaupt erwähne, ist eben, dass Realme hier den europäischen Markt eben noch nicht ganz abgeschrieben hat. Und es lässt natürlich hoffen, dass auch andere Modelle jetzt von Realme vielleicht doch noch nach Europa kommen, die eben auch ein bisschen besser ausgestattet sind. Wollen wir es hoffen. Android Launcher ist immer ein heißes Thema. Zwei Gründe. Geschmackssache, ja, und Gefährlichkeit. Ja, Gefährlichkeit, genau. Am Launcher muss man komplett uneingeschränkt vertrauen und leider wurde ein solches Vertrauen schon mehrmals missbraucht, als dann eben rauskam, dass der ein oder andere Launcher eben doch Malware beinhaltet hat oder Daten abgegeben hat an Firmen, wo man eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass das der Launcher macht. Daher muss man natürlich sehr, sehr aufpassen, was man hier überhaupt installiert. Dennoch habe ich hier mal ein paar Launcher, die von Fantroid mal empfohlen wurden. Ja, hier. Und ich fand, das ist eigentlich ein ganz gutes Sammelsurium hier. Natürlich, klar, der Nova Launcher ist bekannt. Weniger bekannt dürfte der Launcher 2 sein. Ja, ein relativ unbekannter Launcher, der aber naja, mit ein bisschen mehr Simplicity als Nova Launcher aufwartet, was ja manchmal auch gar nicht so schlecht ist. Ja. Microsoft Launcher, ja, okay, tatsächlich, der hat übrigens schon über 10 Millionen Installs. Also, wow. Irgendwo scheint der Launcher tatsächlich beliebt zu sein bei Android-Nutzern. Gar nicht schlecht. Niagara Launcher, das ist etwas Interessantes, wenn ihr so ein notorischer Einhand-Telefonbenutzer seid, wenn ihr euch weigert, das Gerät mit zwei Händen anzufassen, ja. Also ich bin da genau das Gegenteil. Ich muss immer mit zwei Daumen tippen. Also das heißt, ich nutze immer beide Hände. Ne? Aber wenn ihr so ein Einhandbenutzer seid, dann könnte das vielleicht der interessante Launcher für euch werden. Der ist nämlich speziell für Einhandbenutzer ausgelegt und hat dann entsprechend dafür Features, die eben sowas einfach ermöglichen. Sieht auch eher minimalistisch aus. Aber okay, ich finde es ja, wie gesagt, manchmal gar nicht so schlecht. Ja. Und es hat eine Unterstützung sogar für diese faltbaren Geräte. Ja. Auch hier käme das dann diesen Nutzern entgegen. Ja. Gibt es noch Smart Launcher 5, Hyperion Launcher, auch das ist etwas, wo ein bisschen ja, interessanter ist als vielleicht so diesen normalen 0850 Launcher, denn es macht so ein bisschen back to the roots, ja, wenn man so will, also wie so dieser AOSP Launcher 3, aber natürlich mit einigen Funktionen, die eben zusätzlich dazugekommen sind, auch wie gesagt sehr interessant. Und der Poco Launcher, und das ist der tatsächlich der Default Launcher für diese Xiaomi Poco Geräte, und so schlecht ist der gar nicht. Ja, also da lässt sich auch mal einen Blick riskieren, genauso wie beim AIO-Launcher, ja, der irgendwie einen ganz anderen Weg geht als Launcher, aber sicherlich auch seine Reize hat. Guckt euch das einfach mal an hier auf der Seite. Es gibt noch den Total Launcher und den Action Launcher und ja, genau. Und wie gesagt, diese von der Fantroid-Redaktion ausgesuchten sind zumindest mal grundsätzlich vielleicht etwas vertrauenswürdiger als jetzt so irgendein 0815-Launcher im Internet, der sich gut anhört und dann ne, installiert er das und habt da die Malware im Hintergrund drauf. Ne? Genau. Gut, dann beim Assistant tut sich auch was, möglicherweise bald, ja, in der Android 12 Version, in der finalen könnte es passieren, ist vielleicht dann auch schon am Anfang freigeschaltet, weiß man ja jetzt noch nicht, jedenfalls hat XDA dann eine Funktion in der Beta schon entdeckt, dass ihr für manche Sachen eben beim Assistant, für den Google Assistant, kein Aktivierungswort mehr braucht, also nichts mehr mit ne, Google, sondern ihr könnt manche Funktionen einfach direkt sagen. Beispielsweise, wenn ein Anruf kommt, sagt ihr einfach nur annehmen. Und dann nimmt er das an, ohne dass ihr zuerst sagen müsst, ne, Google und dann annehmen. Oder beim Alarm abschalten könnt ihr einfach sagen, stopp. Ohne vorher dieses Passwort da zu sagen. Das ist viel natürlicher, ja. Wenn ihr da so direkt reagieren könnt. Natürlich wird das nur für bestimmte Funktionen aktiviert sein, wo man auch davon ausgehen kann, dass jetzt nur speziell hier eine bestimmte Passphrase gesagt wird, ja, so einen bestimmten Satz, so dass eben hier ähnlich wie bei so einem Buzzword eine Erkennung ist, aber nicht eine kontinuierliche Aufzeichnung von euren, von dem, was ihr sagt. Ne? Ja. Ist außerdem noch ein Opt-in-Feature, das wohl nicht bei nicht in von vornherein aktiviert ist, müsst ihr also speziell aktivieren, aber das ist etwas, was eben dann die Benutzung deutlich natürlicher gestalten lässt. Stellt euch mal vor, ihr würdet hier bei jedem, egal was ihr zu jemandem sagt, immer sagen sein Name, ne? So hey bla, ne? Hey bla, hey bla. Das wäre irgendwann, sag mal, hast du eine Meise oder so? Ne? Tickt's bei dir noch richtig? Leute, und das ist übrigens ein Grund, warum viele Leute nicht so warm werden mit den Smart Assistenten, weil eben diese Ansprache einfach zu abstrakt ist. Ja, also Wahnsinn. Ich kann da nur noch mich erinnern an eine Werbung, da hat Google den Nagel auf den Kopf getroffen, und zwar war das mit bei jemand, der konnte einfach nicht, ich sag's jetzt trotzdem mal, tut mir leid, wenn eure Geräte angehen, ja, der konnte einfach nicht Hey Google sagen, ja, sorry, der musste, also der hat darauf bestanden, das konnte er nicht über sich bringen, dass er dieses Hey sagt, ja, ging einfach nicht. Er musste Yo Google sagen. Das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich, und so geht es vielen Leuten auch tatsächlich. Auch mit der ganzen Anrede, ne? Immer, man sagt ja nicht immer den Namen bei der Anrede. Ja, also das ist schon krass. Mir ist das auch aufgefallen, als ich jemand ansprechen muss, ja. Der ist blind, ja. Und da muss man immer den Namen vorher sagen, weil der sieht ja nicht, wenn man ihn anguckt und dann irgendetwas sagt. Ja. Und dann ist es natürlich besser, das hat man schon gemerkt, dass wenn man seinen Namen sagt, also das heißt, ne, ich spreche dich jetzt an, ne, okay, aber das ist sowas von unnatürlich, und das braucht dermaßen eine Überwindung, das ist wirklich schlimm, ja, man glaubt es nicht. Okay, weiter geht's, Realme UI 3.0. Ja, wird nämlich bald kommen. Jawohl. Und zwar hier, ich habe ja eben gesagt, bei dem Realme 8i, das mit Android 11 und Realme UI 2.0 ausgeliefert wird, das wird bestimmt bald auch eben dieses Update bekommen mit dem Realme UI 3.0. Und da sind jetzt erste Bilder auch aufgetaucht, ja, werde ich verlinken, so wie das dann aussehen soll. Und ja, ich meine, wie ich schon vermutet habe, also die von dem ursprünglichen Material U Design ist halt eben nicht mehr viel übrig, und es ist ein kleines Dilemma. Ich muss sagen, also das Android 12 wird hauptsächlich auch in der Werbung bestimmt eben durch die Material U UI. Jetzt ist diese UI aber hier nicht vorhanden. Ja, und das ist eben schlecht. Was bleibt denn da noch von Android 12? Natürlich sind da wieder diese Funktionen im Hintergrund, aber ja, trotzdem ist diese Realme UI 3.0 für sich genommen auch sehr, sehr gut. Nur Android 12 ist halt was anderes. Ja. Es ist Android 12, aber man sieht's nicht. Man fühlt's nicht. Obwohl es eben, wie gesagt, auch gut aussieht, meiner Meinung nach. Und Leute, die eben vorher die Realme UI gewohnt sind, die werden sich dort dann wahrscheinlich auch besser zurechtfinden, als eben, wenn die jetzt Stock, wie es ja immer so schön heißt, Stock-Design genommen hätten, Stock Android 12, das wäre dann für die bestehenden Nutzer ziemlich verwirrend gewesen, denke ich. Ich kann es auf der einen Seite schon verstehen, auf der anderen Seite ist es halt immer wieder problematisch. Android 12 hat aber nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt, es gibt auch noch einen negativen Aspekt dafür, wobei das ja manchmal positiv, manchmal negativ dargestellt wird. Android 12 macht es für IT-Admins von Firmen leichter, das Gerät von den Mitarbeitern zu kontrollieren. Das kann auf der einen Seite gut sein, das heißt, der IT-Admin hat eben die Möglichkeit, direkt einzugreifen oder öfters und besser einzugreifen als in der vorherigen Stock-Versionen, ja, und damit auch Probleme zu beseitigen, Malware zu deinstallieren und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich hier ganz klar die Gefahr, dass hier eine stärkere Überwachung von den IT-Admin, von den IT-Admins, also sprich von den Firmen gemacht wird bei Firmenhandys mit Android 12. Auf der anderen Seite, man hat sowas Ähnliches ja schon längere Zeit bei Samsung, ja, mit so, ja, angeblich getrennten Profilen. Fakt ist aber, dass der IT-Admin bei so einer Installation, so einer Firmeninstallation kompletter Zugriff hat und auch man selbst kann zum Beispiel bestimmte Funktionen nicht nutzen, zum Beispiel keine Apps installieren, die nicht aus dem Play Store kommen, also keine Sideload-Apps installieren. Das ist übel, aber das ist halt wohl ist halt wohl so. Das ist dann eben ein Firmenhandy. Letztendlich wird man nicht drum herum kommen, sich vielleicht ein privates Handy zuzulegen, das wirklich getrennt dann ist von dem Firmenhandy, wenn man da eben unsicher ist. Wie gesagt, für Firmen und für so Flotten Nutzer ist es bestimmt sehr gut, sehr positiv zu sehen, aber eben auch der negative Aspekt mit der Allmacht der Firma auf dem Firmenhandy. Also passt auf, was ihr dann da drauf macht. Ja, also wenn ihr gegen Chef hetzt oder so, ja, bloß nicht über das Firmen-Smartphone, sonst, ne? Wundert ihr euch, warum ihr auf einmal so mies behandelt werdet? Warum ihr immer zum Toilettendienst verdonnert wird? Black Shark 4S und 4S Pro, die... Okay, eben geht hier der Echo an, einfach so. Keine Ahnung, was ich eben gesagt habe. Hat sich da irgendwas angehört wie... naja, egal. Ja, will er mir jetzt noch weiter zuhören oder wie? Also manchmal muss ich gleich melden an Amazon, was geht hier ab. Also Black Shark 4S und 4S Pro, die werden am 13. Oktober kommen, also schon übermorgen werden die eintreffen. Ja, wo denn? Ich gehe mal davon aus, in China, genau. Natürlich in China, wo denn sonst? Und die werden schon heiß erwartet, denn die haben natürlich auch Top-Leistungsdaten. Snapdragon 888 Plus Prozessor, 144 Hertz Refresh Rate. Ist zwar nicht das Ganze, also noch kein 898er Prozessor drin, klar, aber die Black Shark Serie ist ja da immer ziemlich... mit ziemlich Power ausgestattet. Die genauen Daten, was RAM und so weiter betrifft, kann ich euch leider nicht sagen. Da habe ich nämlich keine Infos drüber, aber ich gehe mal davon aus, dass es viel sein wird, bis zum Abwinken. Ja. So ist man das jedenfalls von den Black Shark Geräten gewohnt. Der Snapdragon 888 wird in diesen Geräten hier, in dem Pro beispielsweise, übrigens mit 3 GHz getaktet. Ja, und nicht wie normal üblich mit 2,84 GHz, also ist das Teil übertaktet, ne? Mit der entsprechenden oder mit der speziellen Kühlung, die da verbaut ist, sollte das kein Problem sein. Aber ihr seht, hier ist das Gerät also wirklich auf maximale Performance ausgerichtet und deswegen, auch wenn hier jetzt nichts von der RAM-Ausstattung dabei steht, könnt ihr davon ausgehen, dass das richtig reinhauen wird von der RAM-Ausstattung hier. Definitiv. Jetzt noch was Interessantes, was ich auch sehr gut finde. Realme hat ja nicht nur dieses 8i angekündigt für Europa, sondern auch das Realme GT Neo 2T. Ja. Ist das was? Und das Gute ist, das ist ein Gerät mit MediaTek-Chipsatz, nämlich mit dem Dimensity 1200 und das kommt nach Europa. Vorsicht, ich habe schon mal gesagt, also diese Reihe ist mittlerweile total verrückt, was die Bezeichnung betrifft. Ich rede hier vom Realme GT Neo 2T. Vorsicht, das Neo 2 ist anders. Es ist ein komplett anderer Prozessor, genauso wie wiederum das GT Neo. Also aufpassen, das GT Neo 2 ist ein komplett anderes Gerät wie das GT Neo 2T. Wichtig, und das 2T, das kommt jetzt in Europa raus. Und das hat eben diesen Dimensity 1200er Chipsatz drin. Fantastisch. Ich bin schon auf den Preis gespannt. Und mal sehen, was wir da noch alles erwarten können. Jedenfalls ist das ein spezieller Chip. Der ist auch speziell angepasst worden für Realme mit verbesserten AI-Funktionen. Das ist also sogenannter Customized Chip, was MediaTek für einige Leute auch macht. Deswegen nennt er sich genauer Dimensity 1200 AI. Ja. 120 Hertz Screen ist da drin mit 6,43 Zoll OLED-Screen übrigens. Interessant. Und hat Kameras 64 Megapixel, 8 Megapixel und 2 Megapixel. Das ist so in etwa die Standardausstattung. Ja. Das heißt also, die Kamera, 64 Megapixel ist die Hauptkamera natürlich, ne? 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Makrokamera. Ja. Die Frontfacing-Kamera ist mit 16 Megapixel auch sehr, sehr gut ausgestattet, denke ich. Und das wird reichen. Sonst ist noch nicht so viel bekannt insgesamt. Allerdings, man darf erwarten, dass die RAM-Ausstattung ähnlich aussehen wie bei dem GT Neo 2, also ohne T. Da gibt es Versionen mit 8 GB und 128 GB Storage sowie 12 GB und 256 GB Storage. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es diese beiden Versionen auch für das GT Neo 2T gibt. Ob beide Versionen in Europa erhältlich sein werden, das wird man dann eben sehen. Ich finde es cool. Auch das kommt erstmal mit der Realme UI 2.0, wird aber dann natürlich auf Realme UI 3.0 und Android 12 geupdatet. Ziemlich schnell, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, ich habe hier noch ganz aktuell, vielleicht habe ich hier noch ein paar Daten mehr. Na, noch nichts hundertprozentig sicheres, aber was erwartet wird an Daten. Moment, ja, gut, die Kameras habe ich eben schon gesagt. 4500 mAh Akku und ja, wie ich eben auch schon orakelt habe, entweder 8 GB oder 12 GB und das eben respektive mit 128 GB oder 256 GB Onboard Storage. Das wird dann eben eine interessante Sache werden, denke ich mal. Und der MediaTek-Prozessor, der wird dafür sorgen, dass auch von diesem 4500 mAh Akku aus maximal herausgeholt wird. Und 65 Watt Fast Charging hat er auch drin, wenn man es denn unbedingt braucht. So, Google Pixel 6, das war jetzt doch nochmal ein Thema. Da komme ich nicht drum herum, ganz klar warum. Es sind nämlich zwei Sachen aufgetaucht erstmal. Der Preis vom Google Pixel 6 ist nach dem, was hier geleakt wurde, also so gut wie sicher. Leider. Ja. Aber was soll man machen? Ja. Denn eine große Elektronikkette in Deutschland hat aus Versehen wohl eine Werbung rausgehauen, ist jedenfalls durchgesickert, ja. Und zwar gibt es da eine Möglichkeit, es vorzubestellen. Und daraus können wir mehrere Sachen schließen. Erstmal, das Gerät wird am 18. Vorgestellt werden und dieses 19. Entschuldigung, am 19. Und das gilt auch schon als gesichert. Ist bestätigt worden, Google macht den Pixel 6 Launch Event am 19. Oktober. Ja, müsst ihr euch gut merken, 19. Oktober, da wird das Google Pixel gezeigt. Das auf jeden Fall das aufregendste Pixel seit langem. Ja, mal sehen, was da kommt. Der Preis allerdings lässt eben leider nie Schlimmes vermuten. Ja, das Google Pixel 6, also nicht das Pro, sondern das Google Pixel 6 kostet 649 Euro mit Ausstattung 8 GB RAM, 128 GB Speicher. Die Kameras werden 50 Megapixel und 12 Megapixel sowie eine 8 Megapixel Front-Facing-Kamera sein. Und bei dieser speziellen Werbeanzeige gibt es dieses Google Pixel 6 noch zu, also kostenlos quasi. Der Boss Headphones 700 Kopfhörer mit dazu. Ist normalerweise ziemlich teuer, das Teil. Also das wird nur zumindest mal von diesem Anbieter hier eine gute Aktion sein. Ja, wow, muss ich da schon sagen. Nicht schlecht. Und dennoch ist der Preis für das Gerät an sich enttäuschend. Also wenn diese Anzeige, und eigentlich gibt es da keinen Zweifel mehr, dass diese Anzeige authentisch ist. Wenn die authentisch ist, dann ist das nicht so gut. Also ich will zwar jetzt nicht sagen, dass das absolut horrormäßig schlecht ist, aber es ist auch bei weitem nicht gut. Ja, denn 8 GB RAM, 128 GB Speicher, das bekommt man heute an jeder Ecke für die Hälfte vom Geld. Ja, das Einzige, was man dann noch eben hat, ist, das Teil ist ein Pixel, ist von Google. Das heißt, es gibt Updates, vielleicht länger und vielleicht schneller als bei anderen Firmen. Das war es. Die Kameras hier mit 50 Megapixel und 12 Megapixel sind langweilig, überhaupt nichts Besonderes und von daher auch überhaupt nicht diesen hohen Preis gerechtfertigt. Auch hier gibt es, wie gesagt, besser ausgestattete Geräte zu weniger Geld mit besseren Kameras oder zumindest mal mit besseren Grundkameras. Wie die Software ist, ja, wissen wir ja, bei den Pixels sind die eigentlich schon ganz gut. Ja, aber trotzdem reißt es dann eben nicht raus. 50 Megapixel und 12 Megapixel sind eben nur mal so viel und fertig. Ja, wenn dann ein anderes Gerät mit 64 Megapixel kommt und vielleicht noch dreifach Zoom oder zehnfach Zoom, dann war's das. Dann ist es nun mal so. Ja. Ende. Da kann man nichts mehr machen. Dann kann die Software noch so gut sein. Das ist zunächst mal das eine. Dann tut man noch was anderes daraus lesen. Das Gerät wird am 19. angekündigt, aber es ist wohl erst am 28. erhältlich. Denn der Vorbestellerzeitraum geht von 19. bis 27.10. Und das bedeutet normalerweise, ja, dass dann am 28. Geräte die ersten ausgeliefert werden. Und somit könnt ihr das dann eben auch daraus lesen. Geht man da jedenfalls davon aus. Ja. Besser kommt da schon das Google Pixel 6 Pro weg mit seinen Kameras. Die sind dort nämlich sehr, sehr gut. Es gibt ein massiver Leak, den werde ich auch verlinken. Ja, da hat ein YouTuber auch das Pixel 6 Pro schon tatsächlich komplett hier getestet. Muss ich schon sagen, wow, entweder hat er ein super guter Draht zu Google oder lehnt sich das sehr weit aus dem Fenster raus, das hier öffentlich zu machen. Ja. Okay, aber, ja, also er hat auch schon einen Kameravergleich und hat hier einiges schon mal analysiert da drin und deswegen denke ich mal, ist es gut. Außerdem gibt es noch, sind noch weitere Fotos auch aufgetaucht von dem Google Gerät, das eben auch zeigt, dass die Kameras, ach, wo ist denn jetzt dieser Leak? Moment, ich guck mal, ob ich denn hier irgendwo hab. Nee, Mist, habe ich jetzt gar nicht hier den Link abgespeichert, welche Kameras hier nämlich dann auch tatsächlich verbaut sind in diesem Gerät. Ich guck mal, ob das hier steht. Ja, ich glaube, das kommt hin. Wenn ich das richtig weiß, ja, das müsste stimmen. Tja, Leute, ihr seht mich gerade ratlos. Denn ja, so schnell gehen die Sachen wieder weg. Das war eine ganze Reihe von Bilder, die da gepostet wurden. Aber ich glaube, das ist eine 50 Megapixel Weitwinkelkamera, 48 Megapixel Telefotolinse mit vierfach optischem Zoom und 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Das bedeutet also, hier kommt das Google Pixel 6 Pro und deutlich besser weg. Und wenn sich das bewahrheitet hat, hat es auch einen 6,71 Zoll Bildschirm und 12 GB RAM. Das ist gut. Preis, ja, da lässt eben auch dieses Google Pixel 6 eben Schlimmes vermuten, nämlich, dass das so eben zwischen, also ich würde mal sagen, zwischen 899 und 999 Euro ist. Ja, wenn wir Glück haben, wäre es vielleicht ein bisschen günstiger. Allerdings weiß ich dann nicht, wer sich dann noch das Pixel 6 kaufen sollte. Also ihr seht, was, ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr jetzt, die können das nicht für 699 Euro verkaufen, das 6 Pro, weil, na, ist ja klar, schon würde ja keiner mehr das kleine Pixel kaufen, in Anführungszeichen klein, ne? Also muss es dann schon ein bisschen teurer sein. 799, 899 eher, 999 vielleicht. Wir werden sehen, aber macht euch mal wegen dem Preiskracher keine Hoffnungen mehr. Das ist vorbei. Und damit ist das natürlich eine herbe Enttäuschung erstmal, insgesamt gesehen. Aber wir werden sehen, wohin das führt. Am 19. Oktober wissen wir mehr. Dann wissen wir, was los ist, was es kostet, hoffentlich, ja, und welche Daten dann auch tatsächlich hier bestätigt sind. So, und jetzt, na, sehe ich hier mal Realme GT Neo 2T, ja, mit dem 1200er AI Dimensity und diesem Tensor-Chip, der, naja, wir werden sehen. Erste Benchmarks waren da nicht ganz so toll ausgefallen. Aber wir werden sehen, wie es dann in der finalen Version ist. Aber ihr seht, wo die Sachen oder wo das Problem liegt. Ja. Ich vergesse jetzt mal, dass ich eh eine Vorliebe habe für die MediaTek-Prozessoren. Ja. Vergessen wir das mal. Aber wenn ich dann sehe, was das eben hier für eine zu erwartende Ausstattung hat, ja, insgesamt, ja, also wenn ich hier allein schon die Neo 2 Spezifikation sehe, 2T soll ja dann hier, wie gesagt, etwas anspruchsvoller noch sein, dann muss ich ganz klar sagen, ja, ist klar, ne, was ich mir holen oder holen würde, das GT Neo 2T. Da ist überhaupt nicht groß zu überlegen. Ja? Vor allem, weil man kann erwarten, dass diese T-Version etwa einen Preis haben wird von etwa 399, je nachdem, ja, weiß nicht, wie da die Umrechnungskurse sind, sagen wir mal, das Schlimmste überhaupt, ja, 499. Also eigentlich ist es hier bei $310 angesetzt. Ich weiß, das ist einfach nicht zu erreichen, weil in China die Geräte, beziehungsweise in China und in Indien die Geräte sowieso günstiger sind, also setze ich gleich schon mal 399 an. So, wenn es ganz dumm läuft, sind es 499. 499. Das Teil wird Leistungsdaten haben vom Pixel Pro, Pixel 6 Pro. Und da seht ihr schon wieder das Problem. Ja. Ich meine, nein. Ja, nein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Wobei, es ist schon besser geworden. Ich muss sagen, jetzt ist es zumindest, das Pixel 6 ist zumindest nicht mehr so absurd wie die vorhergehenden Modelle. Also bei Pixel 5 habe ich ja gar nichts mehr gesagt. Da habe ich mich geweigert, überhaupt darüber zu sprechen. Schon beim Pixel 4 war das, also da konnte ich mich nur lustig machen drüber. Bei dem Pixel 6 ist es ein bisschen was anderes. Es hat ein schönes Design. Ja, es ist nicht so absurd vom Preis-Leistungs-Verhältnis wie die Vorgängermodelle. Außer vom 1. Das Pixel 1 war schon ganz okay. Aber das reicht nicht, wisst ihr? Das reicht einfach nicht, um jetzt hier einen Kracher zu landen, finde ich. Ich meine, okay, dieses Angebot von dieser Elektronikkette mit diesem Bose-Kopfhörer, der kostet alleine 279 Euro. Ja? Dass es den dann kostenlos dazu gibt bei dem Preis von 649 Euro. Das ist schon cool. Also wenn ihr eh schon diesen Kopfhörer haben wolltet und das Pixel 6 Pro, dann, ja, wunderbar. Dann habt ihr, Entschuldigung, das Pixel 6, nicht das 6 Pro, das Pixel 6. Dann habt ihr wirklich Glück gehabt und könnt euch jetzt super freuen, denn ihr kriegt das Mega-Angebot für euch. Und dann ist es nämlich super Preis. Ja? Also wenn das Teil wirklich so viel kosten wird, sagen wir mal, ja, ich ziehe da jetzt 200 ab. Ja, muss ja sogar mehr abziehen. Ja, aber runde wir es mal ein bisschen auf. Ja. 400 Euro. 400 Euro, also 399 Euro ja, für dieses Pixel 6. Ja, wunderbar. Das wär's, Leute, das wär's. Ja, und das Pixel 6 Pro dann ja, für 699. Das wär's. Ja. 599 wäre noch besser. Ja, aber ich bin ja jetzt zu schlimm. Ne? Also 699. Ja, super. Das wär's. Aber es wird es eben nicht sein. Ja, ganz genau. Und das ist eben jetzt das Problem. Und dann kommen wir eben zu so Sachen wie dem Realme GT Neo 2T. Also, ich weiß nicht. Schade eigentlich. Ich selbst habe ja schon überlegt, ich hab mich ja schon drauf gefreut. Ne? Ich gucke natürlich, wie gesagt, diese Präsentation auf jeden Fall auch, weil das ist, wie gesagt, das aufregendste Pixel seit langer Zeit. Und vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Überraschung. Ja, mal sehen, gucken. Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja. Und deswegen warten wir mal ab, bis diese Sache vorbei ist und dann ziehen wir nochmal ein Fazit. Aber die Chancen, dass es eben Kampfpreis wird, sind halt jetzt durch diesen Leak doch ziemlich gesunken. Ja. Und das deckt sich übrigens auch mit dem, was vorher schon von einem anderen Leaker dort gepostet wurde. Auch der hatte den Preis von 649 Euro für das Pixel 6. Und da habe ich mich noch dagegen gewehrt, ja, und habe gesagt, nein, das muss nicht stimmen, ja, das ist nur eine Spekulation und scheint sich das aber doch zu bewahrheiten. Schade eigentlich. Ja, was soll man machen? Dann wird es eben das, was ich ja eigentlich sowieso schon vorgehabt hat, schon bevor das mit dem Pixel 6 bekannt wurde, ja, nämlich, dass das nächste Gerät eben ein China-Handy sein wird, das eben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Geräte, mit denen ich jedes Mainstream-Gerät hier aus dem Wasser puste, ja, und trotzdem vom Preis her so günstig ist. Ja. Oder vielleicht ist es ein Fairphone, da werde ich schon mal in mich gehen, ja, mal gucken, das ist der krasse Gegensatz dazu, aber da ist dann zumindest noch ein Argument vorhanden, nämlich die Umweltfreundlichkeit. Aber das ist ja eben bei dem Pixel auch nicht vorhanden. Also wenn das so umweltfreundlich produziert worden wäre wie das Fairphone, dann wäre das natürlich eine schöne Sache, ein zusätzliches Argument, ja, dann würde es auch wieder mal in einem anderen Licht erscheinen, aber dann würde das Gerät wahrscheinlich über 1.000 Euro kosten. Und ja, dann sind wir wieder auf anderen Wegen. Beim Fairphone übrigens werde ich noch vielleicht nächste Woche ein bisschen was noch dazu sagen. Dass, je mehr ich darüber lese, desto besser gefällt mir das System, dass ich das eben austauschen kann. Es ist verlockend, jetzt mir vorzustellen, dass ich dieses eine Gerät dann vielleicht 4 oder 5 Jahre habe. Ich habe halt noch ein paar Bedenken, weil es eben vom von der grundsätzlichen Ausstattung her eben nicht so top ist. Also wisst ihr, Akku austauschen, Updates, alles wunderbar, das könnte ich dann 5 Jahre haben und das wäre total umweltfreundlich und so weiter, aber ich habe wirklich noch meine Zweifel, dass das leistungsstark, also vom Prozess, von der Prozessorleistung her, so lange überhaupt hält und ob ich jetzt hier den Prozessor auch noch austauschen kann und was das dann kostet, das muss ich erst noch versuchen zu herauszufinden, ja. Das wäre ja eigentlich ganz gut, weil das Letzte, was mich eigentlich interessiert, ist das Display. Ja, also konnte ich noch nie verstehen, dass da so viel Brimborium in das Display gemacht wurde. 1080p IPS-Display fertig, mehr brauche ich nicht. Ende Gelände. Ja, alles andere ist Schnickschnack. Mhm. Der Prozessor, den brauche ich eben für die Programme. Und RAM-Ausstattung ist eben, wie ihr ja schon wisst, bei mir das Wichtigste. Wenn ich jetzt hier aber, wie gesagt, für 5 Jahre das veranschlage und mit dem Prozessor, ich glaube, das ist ein Snapdragon 870er Prozessor, der ist ja jetzt schon nicht der schnellste. Und damit ist natürlich für mich schon die Frage, ob das, ob dieses System der Nachhaltigkeit im Endeffekt wirklich so gut funktioniert. Weil wenn ich jetzt das Gerät dann doch nach 2 oder sagen wir mal nach 3 Jahren dann austauschen muss, weil es einfach nicht mehr genug Power hat, also Rechenpower hat, um aktuelle Apps, Spiele und so weiter nutzen zu können, und kaufe mir dann doch wieder ein neues, dann ist der Sinn eigentlich schon wieder weg. Dann wäre es doch wirklich nachhaltiger, meiner Meinung nach, wenn ich mir ein Gerät hole, das jetzt eben so, wie ich das mit dem Honor View 20 auch gemacht habe, wobei das noch nicht so alt ist, aber immerhin 2 Jahre hat es bei mir überlebt, das soll schon mal was bedeuten, ne? Länger als 2 Jahre, sogar im April waren es 2 Jahre und ihr seht, also das ist jetzt schon deutlich drüber, ja, und ja, 2,5 Jahre sind es jetzt ziemlich genau, cool, ja, und das bedeutet ja schon mal was, ne? Ja, und da frage ich mich dann halt, wenn ich mir jetzt das Top-Gerät hole, ja, mit dem schnellsten Prozessor, das übrigens dann auch überhaupt nicht so teuer ist, ja, also das wird wahrscheinlich, es wird möglicherweise sogar noch günstiger als 649 Euro sein. Also von dem Ding her möchte ich gar nicht erst anfangen zu vergleichen. Und ich kann das dann tatsächlich 4 oder 5 Jahre benutzen. Ja, dann wäre das auch gut. Auf der anderen Seite sind natürlich wieder die Updates. Ihr seht, das ist so ein Für und Wider. Jetzt guck, ich werde nochmal in mich gehen. Ja, mit diesem Fairphone 4 5G nennt sich das immerhin. Sind die mittlerweile jetzt bei 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher angekommen. Also so wie mein 2,5 Jahre altes Honor View 20. Ja, das sollte jetzt nicht sarkastisch sein, aber es hat so geklungen, ich weiß. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich das dann hier, wenn ich da sicher sein kann, ja, ich kann, wenn nach 4 Jahren der Akku schwächelt, mache ich noch einen neuen Akku rein und dann kann ich es doch noch ein Jahr oder 2 noch benutzen. Warum nur ein Jahr noch benutzen und nicht dann nochmal 3 Jahre? Ganz klar, weil eben hier 5 Jahre Garantie für Updates gibt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, also hier dieses Honor View 20, das würde ich gerne noch, auch wegen der Umweltfreundlichkeit, länger nutzen. Und das Ding ist noch nicht wirklich so langsam, dass ich jetzt sagen würde, ich halte es nicht mehr aus. Ne? Also ich muss schon sagen, der Kirin 89 Prozessor ist ehrlich saugut. Das Ding ist wirklich super schnell, immer noch. Ja, und dadurch, dass es eben auch damals wahnsinnige 8 GB, 256 GB Storage hatte, ja, hat noch jemand gefragt hier im Uncast, Mensch, was willst du mit 256 GB? Das ist so viel zu viel. Ja, ja, klar, logisch, ne? Ich bin froh, dass ich die 256 GB Version genommen habe, ne? Weil jetzt kann ich es noch nutzen. Aber das Problem ist, es gibt keine System-Updates mehr. Sicherheits-Updates gibt es jetzt noch. Aber ich weiß, dass es die nicht mehr lange geben wird. Ich schätze mal, wenn ich Glück habe, wenn ich sehr viel Glück habe, gibt es die noch ein halbes Jahr. Und dann ist Tuck, dann ist Schluss. Ja, ich habe es ja ein bisschen spät gekauft. Die sind jetzt schon bei 3 Jahre Updates, Sicherheitsupdates. Das ist schon gut, das ist sehr gut. Ja. Aber ich befürchte, jetzt ist langsam Schluss. Wenn ich Glück habe, gibt es noch ein halbes Jahr, dann sind es für mich 3 Jahre. Und dann ist Schicht im Schacht. Ja. Dann war es das. Und dann ist es eben ein potenzielles Sicherheitsrisiko, wenn es keine Sicherheitsupdates mehr gibt, dann kann ich das für ernsthafte Sachen nicht mehr benutzen. Das war's dann. Und das ist eben der einzige Vorteil vom Fairphone. Hier wird versprochen, 5 Jahre Updates. Hoffen wir, dass es dann auch tatsächlich 5 Jahre Updates gibt. Und wie gesagt, ich werde alles nochmal überprüfen. ja, und wird euch auch nochmal einen genaueren Einblick geben hier mit diesem Fairphone 4, das übrigens ein 5G-Modell ist. Und könnt ihr euch vielleicht schon mal drauf vorbereiten. Nächste Woche, ja, wird es hauptsächlich wahrscheinlich um das Fairphone gehen. Gut, dann sind wir mit den Themen mal durch. Dann komme ich jetzt noch zur App der Woche. Und dann komme ich zu einer App, die war schon mal App der Woche. Und warum ist denn die jetzt noch mal App der Woche? Ja, was macht denn der da her? Hä? Was soll denn das da? Hä? Ja, ich kann es euch sagen, nämlich die PS5 ist rausgekommen und jetzt ist Remote Play umso wichtiger denn je. Und das ist nämlich auch die App der Woche, PS Remote Play, PlayStation Remote Play, jetzt eben auch für die PlayStation 5, für die PS5, ja, mit dem Controller am Smartphone zocken. Das Smartphone ist quasi der Bildschirm, die Konsole läuft, wird über WLAN übertragen. Man könnte es auch tatsächlich über Mobildaten übertragen. Tatsächlich, also das heißt, ihr könnt auch von unterwegs auf eurer PlayStation daheim, PlayStation 5 daheim spielen. Aber da gibt es vielleicht einen kleinen Wermutstropfen. Ihr braucht eine mega gute und eine mega stabile Verbindung. Von daher, ich würde es nicht unbedingt sagen, dass ihr hundertprozentig das nutzen könnt, wenn ihr unterwegs seid. Aber in eurem normalen, schnellen WLAN könnt ihr das sehr wohl tun. Und das ist schon genial, wenn man PlayStation 5 Spiele auf dem Smartphone zocken kann. Natürlich ist es, wie gesagt, mehr eine Spiegelung, oder es ist eine Spiegelung von der PlayStation 5, ganz klar. Aber dennoch heißt das quasi für euch, ihr könnt die PlayStation anschalten und wenn halt mal jemand anderes am TV gucken will, wo die PlayStation 5 angeschlossen ist, dann nehmt ihr euer Smartphone, startet PS Remote Play und dann könnt ihr an eurem Handy weiter zocken und auch den DualShock Controller verbinden mit eurem Handy und dann eben hier zocken, als ob ihr noch am TV-Gerät seid. Und das ist doch eine fantastische Geschichte. Ich glaube, das werde ich dann auch mal hin und wieder benutzen. Ja. Und wenn mal Besuch da ist, ne, so und die wollen unbedingt was gucken, aber ich will das nicht gucken. Und dann, was mache ich dann? Ich gehe normalerweise eine Runde zocken. Geht nicht, weil der Fernseher belegt ist. Ne? Chaos, Panik, Tränen, Wut. Nein, brauche ich nicht mehr, denn dann starte ich hier meinen PS Remote Play und fang an meinem Smartphone hier zu zocken und dann können die von mir aus ihre Heimatfilme oder irgendwas gucken, mir auch egal. So, also und deswegen denke ich, ist es gerechtfertigt, dass es einfach nochmal App der Woche wird, denn Sony hat hier wirklich sehr, sehr viel verändert. Ich weiß, es gibt auch viel Kritik, bei einigen Leuten, auf einigen Geräten funktioniert es eben nicht ganz so gut, ja. Aber die meisten Probleme lassen sich eben zurückführen auf eine nicht schnell genug vorhandene oder eine stabile Internetverbindung. Ja. Es ist nun mal eben so, dass in einem normalen Haushalt das WLAN nicht unbedingt auf Highspeed-WLAN ausgelegt ist, ja, sondern mehr auf eben, naja, man verbindet sich halt mit dem Router irgendwie, ne? Und viele werden da dann eben nicht verstehen, dass sie eben einen Power-Router brauchen und ein entsprechendes Smartphone, der eben auch die gesamte Leistung abrufen kann vom Router. Und da bin ich auch froh, auch hier war Honor mit seinem Honor View 20 weit seiner Zeit voraus. Das hat nämlich auch schon ordentliches WLAN, wo ich über 730 Megabit Sekunde bekomme. Ja. Und mit diesem Fritzbox-Router, relativ neu, der muss das natürlich auch ausliefern können, ganz klar. Aber das seht ihr schon, so ist es eben ein wichtiger Punkt. Und ich hoffe, dass ich hier keine großen Probleme haben werde, wenn die harten Games kommen, sage ich mal, wo viel Daten fließen, schnelle Bewegungen beispielsweise und so. So funktioniert es ja schon ganz gut. Ja, Was braucht ihr dazu? PS5 oder PS4-Konsole, funktioniert natürlich auch mit der PlayStation 4. Ihr braucht einen PlayStation Network-Account natürlich und eben, wie gesagt, eine schnelle und stabile Internetverbindung. Das ist wichtig. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und dann geht's los. Und als ob das mit dem Controller am Bildschirm noch nicht genug wäre und auf dem Smartphone. Nein, ihr könnt sogar noch das Mikrofon von eurem Mobilgerät nutzen, um an Sprachchats teilzunehmen. Ja? Und auch die Tastatur auf dem Smartphone, um eben Texte einzugeben. Wie cool ist das denn, Leute? Ja. Und dann sehe ich immer die Werbung für Nintendo, ne? Wie man dann die Nintendo Switch rausnimmt, ja, und dann einfach so weiterzockt auf der Nintendo Switch. Tja, ich mache das auch mit den Android-Geräten, ja. Nehme meine PS5. Oh, okay, gut, dann schupp, App starten und weiterzocken auf der PS5, Fernseher ausschalten, Ende Gelände. So, zack. Cool. Also, PS Remote Play im Play Store, kostenlos natürlich für PlayStation 5 und PlayStation 4. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen in den Shownotes. Und die Shownotes gibt es auf oder in eurem Podcast-Player. Irgendwo müsst ihr die finden, ja, und dort draufklicken und schon zack, seht ihr dann die ganzen Links dazu. Und da sind dann eben auch wieder ein paar interessante dabei und natürlich auch den Link zur App der Woche. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Nein, und haltet die kleinen grünen Antennen steif vor allem. Ja, jetzt. Ne? Oh. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.